Ich bin verurteilt, nebenher zu laufen, wenn alles um mich weich auf Gummi fährt. Von dem Champagner, den die anderen saufen, bin ich nicht den Rest im Glase wert. Ich liebe nur. Die anderen dulden Liebe, doch nicht von mir. Ich liebe insgeheim und quetsch mein Glühen in einen schlechten Reim, dass ich doch endlich Hass statt Liebe schriebe.